Ich probierte stundenlang herum, aber keines der Wörter passte. Dann schlief ich ein und wachte in Dumfries wieder auf, gerade noch rechtzeitig, um aus dem Abteil zu springen und den Bummelzug nach Galloway zu erwischen. Auf dem Bahnsteig lungerte ein Mann herum, dessen Aussehen mir nicht gefiel, aber er blickte nicht einmal nach mir hin. Und als ich mich im Spiegel eines Automaten sah, wunderte mich das nicht. Mit meinem sonnenbraunen Gesicht, dem alten Tweedanzug und dem schlurfenden Gang war ich von den Bergbauern, die sich in die dritte Klasse Wagen drängten, nicht zu unterscheiden. In meinem Wagen saß ein halbes Dutzend dieser Leute, und die Luft war dick vom Rauch des Shag-Tabaks aus ihren Pfeifen. Sie sprachen darüber, wie das Lammen oben am Cairn und am Duke und an einem Dutzend weiterer obskurer Wasserläufe vor sich gegangen war. Mehr als die Hälfte der Männer hatte tüchtig zu Mittag gegessen und roch stark nach Whisky. Darum nahmen sie mich nicht zur Kenntnis. Langsam rumpelten wir in eine Landschaft voll kleiner, waldiger Schluchten hinein und dann auf eine weite, moorige Ebene hinauf, wo die Moorteiche blitzten und im Norden hohe blaue Berge sich türmten. Gegen 5 Uhr leerte sich der Wagen und ich blieb allein, wie ich gehofft hatte. An der nächsten Station stieg ich aus, bei einer kleinen Ortschaft, deren Namen ich kaum zur Kenntnis nahm, sie lag mitten im Moor. Sie erinnerte mich an einen der kleinen, weltvergessenen Orte in der Karoo. Ein alter Stationsvorsteher grub in seinem Garten, mit geschultertem Spaten kam er an den Zug geschlendert, nahm ein Paket entgegen und ging wieder zu seinen Kartoffeln. Ein Kind von 10 Jahren nahm meine Fahrkarte in Empfang und ich trat auf eine weiße Straße hinaus, die sich übers braune Moor hinzog. Es war ein herrlicher Frühlingsabend. Jeder Berg stand so klar da wie ein geschliffener Amethyst. Die Luft hatte den eigentümlichen Wurzelgeruch der Hochmoore, aber sie war so frisch wie auf hoher See und wirkte höchst sonderbar auf mein Gemüt. Ich fühlte buchstäblich mein Herz leicht werden, als sei ich ein Junge auf einer Ferienwanderung im Frühling und nicht ein Mann von 37, hinter dem die Polizei her war. Ich fühlte mich genau wie früher, wenn ich an einem frostigen Morgen zu einem langen Treck übers Hochfeld aufbrach. Man sollte es nicht glauben. Lustig pfeifend marschierte ich die Straße entlang. Ich hatte noch keinen Schlachtplan im Kopf. Ich wollte nur weiter und weiter in dieses herrliche, ehrlich riechende Bergland hineinwandern. Denn mit jeder Meile wurde ich zufriedener und glücklicher. In einer Schonung am Weg schnitt ich mir einen Haselstock und dann bog ich von der großen Straße ab auf einen Seitenpfad, der dem Bett eines rauschenden Baches folgte. Ich nahm an, dass ich noch einen großen Vorsprung vor meinen Verfolgern hatte und diese Nacht nicht übervorsichtig zu sein brauchte. Es war ein paar Stunden her, seit ich gegessen hatte, und ich wurde langsam sehr hungrig, als ich zu der Hütte eines Hirten kam, die in einem geschützten Winkel bei einem Wasserfall stand. Eine Frau mit braunem Gesicht stand in der Tür und grüßte mich mit der freundlichen Schüchternheit der Moorbewohner. Als ich um Unterkunft für die Nacht bat, sagte sie, ich könne gern das Bett auf dem Speicher haben. Und bald darauf setzte sie mir ein herzhaftes Mahl vor. Schinken und Eier, frisch gebackene Gerstenküchlein und dicke, sahnige Milch. Bei Einbruch der Dunkelheit kam ihr Mann von den Bergen heim, ein hagerer Riese, der mit einem Schritt so weit kam, wie gewöhnliche Sterbliche mit 3. Sie stellten keine Fragen, denn sie besaßen das vollendete Taktgefühl aller Bewohner der Wildnis. Aber ich merkte, dass sie mich für eine Art Händler hielten und gab mir Mühe, diesen Eindruck zu bestätigen. Ich redete viel über Rindvieh, wovon mein Gastgeber wenig verstand, und erfuhr eine Menge von ihm über die Märkte in Galloway, was ich mir zum gelegentlichen Gebrauch merkte. Um 10 Uhr nickte ich auf meinem Stuhl ein und das Bett auf dem Speicher empfing einen todmüden Mann, der die Augen nicht mehr aufmachte, bis um 5 Uhr früh der neue Tag für die kleine Heimstatt begann. Sie weigerten sich, Bezahlung anzunehmen, und um 6 hatte ich gefrühstückt und schritt aus, südwärts. Ich hatte den Plan, eine oder 2 Stationen weiter als dort, wo ich gestern ausgestiegen war, wieder auf die Eisenbahnlinie zu stoßen und zurückzufahren. Das schien mir am sichersten zu sein, denn die Polizei würde natürlich annehmen, dass ich immer weiter von London fortstrebte und auf einen westlichen Hafen zuhielt. Meiner Meinung nach hatte ich immer noch einen ganz guten Vorsprung, denn, rechnete ich mir aus, es würde einige Stunden dauern, ehe der Verdacht auf mich fiel, und noch einige weitere Stunden, um den Mann zu identifizieren, der am St. Pancras Bahnhof in den Zug gestiegen war. Es war wieder dasselbe heitere, klare Frühlingswetter, und ich brachte es einfach nicht fertig, mir Sorgen zu machen. Stattdessen war ich in besserer Laune als seit Monaten. Ich nahm einen Weg über einen langen Hügelrücken im Moorland, den der Hirte den Cairnsmore von Fleet genannt hatte. Brütende Brachvögel und Kiebitze riefen überall, und die grünen Weideflächen an den Bächen waren mit Lämmern gesprenkelt. Alle Trägheit der vergangenen Monate glitt von mir ab, und ich schritt aus wie ein vierjähriges Rennpferd. Allmählich kam ich zu einer Anhöhe im Moor, die ins Tal eines kleinen Flusslaufes abfiel, und eine Meile entfernt sah ich überm Heidekraut den Rauch einer Lokomotive. Als ich die Bahnstation erreichte, erwies sie sich als ideal für meine Zwecke. Ringsum war nichts als das Moor. Es ließ nur Raum für die eingleisige Strecke, den schmalen Bahnsteig, einen Warteraum, ein Büro, das Häuschen des Stationsvorstehers und einen kleinen Garten mit Stachelbeerbüschen und Federnelken. Keine Straße schien von irgendwo hierher zu führen, und wie um die Einsamkeit vollkommen zu machen, plätscherte eine halbe Meile entfernt die Wellen eines Bergsees an ihr Ufer aus grauem Granit. Ich wartete im hohen Heidekraut, bis ich den Rauch eines nach Osten fahrenden Zuges am Horizont sah. Dann ging ich in das winzige Stationsgebäude und löste eine Fahrkarte nach Dumfries. Die einzigen Passagiere im Wagen waren ein alter Hirte und sein Hund, eine glotzäugige Bestie, der ich nicht traute. Der Mann schlief, und auf dem Polster neben ihm lag der Scotsman, die heutige Morgenausgabe. Begierig griff ich danach, die würde mir etwas zu sagen haben. Es standen zwei Spalten darin über den Portland Place Mord, so nannten sie das. Mein Diener Paddock hatte Alarm geschlagen und den Milchmann verhaften lassen. Der arme Teufel. Es sah aus, als habe er sein Goldstück sauer verdienen müssen. Aber für mich hatte es sich gelohnt. Er hatte die Polizei fast den ganzen Tag beschäftigt. Unter neuesten Nachrichten fand ich die Fortsetzung der Meldungen. Der Milchmann sei auf freien Fuß gesetzt worden, las ich. Und der wahre Verbrecher, dessen Identität die Polizei nicht preisgab, solle mit einer nördlichen Bahnlinie aus London geflohen sein. Es kam auch eine kurze Notiz über mich als Eigentümer der Wohnung. Ich nahm an, die Polizei habe sie in dem ungeschickten Versuch, mich vom Mangel jeglichen Verdachts gegen mich zu überzeugen, veranlasst. Sonst stand nichts in der Zeitung. Nichts über Außenpolitik oder Karolides oder alles das, was Scudder interessiert hatte. Ich legte das Blatt zurück und stellte fest, dass wir uns der Bahnstation näherten, an der ich gestern ausgestiegen war. Der Kartoffeln pflanzende Stationsvorsteher war zu einiger Aktivität aufgestört worden, denn der in westlicher Richtung fahrende Zug wartete auf dem Seitengleis, um uns passieren zu lassen, und aus ihm waren drei Männer ausgestiegen, die den Kartoffelgärtner ausfragten. Ich nahm an, dass sie von der örtlichen Polizei waren und auf Befehl von Scotland Yard meine Spur bis zu dieser winzigen Station verfolgt hatten. Vorsichtig drückte ich mich in den Schatten und beobachtete sie aufmerksam. Einer hatte ein Buch und machte sich Notizen. Der alte Mann schien wortkarg zu sein, aber das Kind, das mir die Fahrkarte abgenommen hatte, war sehr gesprächig. Alle miteinander blickten über das Moor hinaus, wo die weiße Straße verlief. Ich hoffte, sie würden meine Spur dort aufnehmen. Als wir abfuhren, wachte mein Reisegefährte auf. Er sah mich mit schwimmendem Blick an, versetzte seinem Hund einen giftigen Tritt und fragte, wo er sei. Offensichtlich war er sehr betrunken. »Das kommt davon, wenn man Abstinenzler ist«, bemerkte er mit bitterer Reue. Ich gab meinem Erstaunen Ausdruck, dass ich in ihm einen überzeugten Blaukreuzler begegnet sei. »Jawohl, ich bin geschworener Abstinenzler«, sagte er aufgebracht. »Hab's am letzten Martinstag geschworen. Hab seitdem keinen Tropfen Whisky angerührt. Nicht mal an Silvester, wo es mir blutsauer geworden ist.« Er schwang die Füße auf den Sitz und vergrub den zerwühlten Kopf in den Polstern. »Das habe ich nun davon«, stöhnte er, und ein Kopf so heiß wie die Hölle und zwei Augen, die übermütig nach dem Sabbat schielen. »Was war's denn?« fragte ich. »Ein Drink, den nennen die Brandy. Weil ich Abstinenzler bin, habe ich keinen Whisky angerührt, sondern den ganzen Tag schlückchenweise diesen Brandy genippt. Und jetzt muss ich es bestimmt 14 Tage lang büßen.« Seine Stimme erstarb in einem Gemurmel, und der Schlaf legte seine schwere Hand wieder auf ihn. Ich hatte an irgendeiner Station weiter unten aussteigen wollen, aber plötzlich bot mir der Zug eine bessere Gelegenheit, indem er vor einer Stelle anhielt, wo unter dem Bahndamm hindurch ein moorbrauner Fluss rauschte. Ich blickte hinaus und stellte fest, dass alle Fenster im Zug geschlossen waren und draußen war niemand zu sehen. Ich öffnete also die Tür und ließ mich schnell in das dichte Haselgebüsch neben dem Bahndamm fallen. Alles wäre gut gegangen, wenn der verflixte Hund nicht gewesen wäre. Er meinte wohl, ich sei mit seines Herrn Habe auf und davon und fing an zu bellen. Fast hätte er mich an der Hose gepackt. Davon wachte der Hirte auf. Brüllend stand er an der Abteiltür, weil er glaubte, ich habe Selbstmord verübt. Ich kroch durch das Dickicht bis zum Ufer und lief in der Deckung der Büsche etwa 100 Meter weit. Dann spähte ich aus meinem Versteck rückwärts und sah den Schaffner und ein paar Reisende um die offene Tür herumstehen und in meine Richtung blicken. Mehr Publikum hätte mein Abgang nicht gehabt, wenn ich dazu einen Trompeter und einen Bläserchor engagiert hätte. Zum Glück sorgte der betrunkene Hirte für Ablenkung. Samt seinem Hund, den er an einem um den eigenen Leib geschlungenen Strick angebunden hatte, stürzte er plötzlich Hals über Kopf aus dem Abteil, schlug mit dem Kopf auf den Schienen auf und rollte ein Stück die Böschung hinunter auf das Wasser zu. Während der Rettungsaktion biss der Hund jemanden, denn ich hörte lautes Fluchen. Sofort hatten sie mich vergessen. Und als ich eine weitere Meile gekrochen war und wagte, mich umzusehen, war der Zug angefahren und verschwand im Durchstich eines Hügels. Ich fand mich in einem weiten Halbkreis von Moorland, dessen Radius der braune Fluss war. Die hohen Berge bildeten den nördlichen Halbkreis. Kein Anzeichen menschlichen Lebens war zu sehen oder zu hören, nur das plätschernde Wasser und das unaufhörliche Rufen der Brachvögel. Dennoch, so sonderbar es war, empfand ich zum ersten Mal das Entsetzen des Gejagtseins. Ich dachte nicht an die Polizei, sondern an die anderen Leute, die wussten, dass ich Scudders Geheimnis kannte und die nicht riskieren konnten, mich am Leben zu lassen. Ich war sicher, dass sie mich mit einem Eifer und einer Umsicht verfolgen würden, von denen das britische Auge des Gesetzes keine Ahnung hatte. Und hatten sie mich einmal in den Fängen, so gab es für mich keine Gnade mehr. Ich blickte zurück, aber in der Landschaft war nichts zu sehen. Die Sonne glitzerte auf dem Metall der Schienen und auf den nassen Steinen im Fluss, und einen friedlicheren Anblick hätte man auf der Welt nicht finden können. Trotzdem fing ich an zu rennen. Ich duckte mich tief in die Wasserrinnen im Moor und rannte, bis mir der Schweiß in die Augen lief und mich blendete. Die böse Vorahnung verließ mich nicht, bis ich den Kamm eines Höhenzuges erreicht hatte und mich keuchend auf einem Vorsprung hoch über den Quellen des braunen Moorflusses niederwarf. Von meinem Aussichtspunkt konnte ich das ganze Moor bis hinüber zur Bahnlinie und zum Süden überblicken, wo grüne Felder das Heidekraut ablösten. Ich habe Augen wie ein Habicht, aber ich konnte in der ganzen weiten Landschaft keine Bewegung entdecken. Dann blickte ich nach Osten über den Kamm und sah eine ganz andere Gegend. Flache, grüne Täler mit üppigen Fichtenbeständen und schwache Staublinien, die Landstraßen vermuten ließen. Zu allerletzt blickte ich in den blauen Maihimmel hinauf und sah etwas, was meinen Puls erheblich beschleunigte. Tief unten im Süden stieg ein Eindecker in den Himmel hinauf. Ich war so sicher, als hätte es mir jemand gesagt, dass das Flugzeug nach mir suchte und dass es nicht der Polizei gehörte. Eine Stunde oder zwei beobachtete ich es aus einem Büschel Heidekraut heraus. Es flog an der Hügelkette entlang und dann in engen Kreisen über dem Tal, durch das ich heraufgekommen war. Dann schien es den Plan zu ändern, stieg sehr hoch und flog nach Süden zurück. Diese Spionage aus der Luft gefiel mir gar nicht. Und die Landschaft, die ich mir zum Versteck gewählt hatte, schien mir nun gar nicht mehr so schön. Diese heidebewachsenen Hügel gaben mir keine Deckung, wenn mein Feind sich in der Luft befand. Ich musste mir eine andere Art von Zuflucht suchen. Anziehender erschien mir jetzt das grüne Land hinter dem Hügelkamm, denn dort würde ich Gehölze finden und Häuser aus Steinen erbaut. Gegen 6 Uhr abends kam ich aus dem Moorland heraus auf ein weißes Straßenband, das sich im engen Tal eines Baches hinauffand. Als ich ihm folgte, wichen die grünen Felder vor einem Hang zurück, die Schlucht weitete sich zu einer Hochfläche, und alsbald hatte ich eine Art von Pass erreicht, wo ein einsames Haus in der Dämmerung aus seinem Schornstein rauchte. Die Straße schwang sich über eine Brücke, und am Brückengeländer lehnte ein junger Mann. Er rauchte eine lange Tonpfeife und sah aus bebrillten Augen nachdenklich ins Wasser. In der linken Hand hielt er ein kleines Buch. Ein Finger diente ihm als Lesezeichen. Langsam sagte er vor sich hin, »Wie wenn der Greif mit Flügelschritt durch Wildnis über Berg und Murgestal den Arimaspian verfolgt.« Er schrak zusammen, als mein Schritt auf dem Pflaster der Brücke erklang, und ich blickte in ein sympathisches, sonnenverbranntes, knabenhaftes Gesicht. »Guten Abend«, sagte er ernsthaft. »Ein schöner Abend zum Wandern.« Der Geruch von Torfrauch und von einem leckeren Rostbraten wehte mir vom Hause entgegen. »Ist das hier ein Gasthaus?«, fragte ich. »Zu Diensten«, antwortete er höflich. »Ich bin der Eigentümer und ich hoffe, Sie bleiben über Nacht, denn, um ehrlich zu sein, ich habe eine Woche lang keine Gesellschaft gehabt.« Ich hockte mich auf das Brückengeländer und stopfte meine Pfeife. Ich witterte einen Verbündeten. »Für einen Gastwirt sind Sie etwas jung«, bemerkte ich. »Mein Vater ist vor einem Jahr gestorben und hat mir dies hier hinterlassen. Ich lebe hier mit meiner Großmutter zusammen. Für einen jungen Mann ist es eine langweilige Sache und ich habe mir den Beruf nicht ausgesucht.« »Was hätten Sie denn gewählt?« Er wurde wahrhaftig rot. »Ich möchte Bücher schreiben«, sagte er. »Und was könnte dafür wohl besser sein?« rief ich aus. »Mann Gottes, wie oft habe ich schon gedacht, ein Gastwirt könnte der beste Geschichtenerzähler der Welt sein.« »Jetzt nicht mehr«, erwiderte er eifrig. »Vielleicht früher, als es Pilgrime gab und Balladensänger und Straßenräuber und Postkutschen auf der Straße. Aber jetzt nicht mehr. Hierher kommt doch nichts als Autos mit dicken Weibern drin, die nur zum Mittagessen bleiben. Und im Frühling ein Angler oder zwei und die Jagdpächter im August. Daraus kann man nicht viel machen. Ich möchte das Leben sehen, die Welt bereisen und Geschichten schreiben wie Kipling und Conrad. Aber bisher habe ich nicht mehr erreicht, als dass sie im Chambers Journal ein paar Gedichte abgedruckt haben.« Ich betrachtete das Gasthaus, das sich im Sonnenuntergang golden von den braunen Hügeln abhob. »Ich bin ein bisschen in der Welt herumgekommen und so ein Erbe würde ich nicht verachten. Glauben Sie, dass man das Abenteuer nur in den Tropen oder unter Leuten mit roten Hemden findet? Vielleicht ist es Ihnen in diesem Augenblick ganz nahe.« »Das ist genau, was Kipling sagt«, erwiderte er, und seine Augen leuchteten auf. Er zitierte: »Den 9:15 Uhr schickt das Abenteuer.« »Jetzt erzähle ich Ihnen mal eine wahre Geschichte«, rief ich, »und in einem Monat dürfen Sie einen Roman darüber schreiben.« Dort, auf der Brücke hockend, in der weichen Dämmerung des Maiabends, spann ich ihm ein wunderbares Garn. Obendrein war es noch großenteils wahr, obwohl ich kleine Einzelheiten änderte. Ich gab mich als den Besitzer einer Diamantmine aus Kimberley aus, der viele Ungelegenheiten mit Diamantenschmugglern gehabt und eine Bande gesprengt hatte. Diese hatte mich über das Meer hin verfolgt und meinen besten Freund ermordet. Und jetzt war sie mir auf der Spur. Ich erzählte die Geschichte wirklich gut, obwohl ich das aus Bescheidenheit selber nicht sagen sollte. Ich beschrieb sehr anschaulich meine Flucht quer durch die Kalahari-Wüste nach Deutsch-Südwestafrika, die knisternd heißen Tage, die herrlichen blausamtenen Nächte. Ich beschrieb einen Mordversuch in einem Rasthaus, dem ich entgangen war, und von dem Portland Place-Mord gab ich einen furchtbar blutigen Bericht. »Abenteuer wollen Sie haben?« rief ich. »Also das haben Sie hier, aus erster Hand. Diese Teufel sind hinter mir her und die Polizei ist hinter Ihnen her. Und dieses Wettrennen will ich um jeden Preis gewinnen.« »Beim Himmel«, flüsterte er und schnappte nach Luft, »das ist ja reinster Ryder Haggard und Conan Doyle.« »Sie glauben mir also?« sagte ich dankbar. »Natürlich glaube ich Ihnen«, er hielt mir die Hand hin. »Ich glaube alles, was ungewöhnlich ist. Das Einzige, dem ich nicht traue, ist das Normale.« Er war sehr jung, aber er war der richtige Mann für mich. »Ich glaube, im Augenblick haben Sie meine Spur verloren, aber ich muss mich ein paar Tage unsichtbar machen. Können Sie mich aufnehmen?« In seinem Eifer packte er mich am Ellbogen und zog mich zum Haus hin. »Hier können Sie so bequem unterkriechen wie in einem Dachsbau. Ich sorge auch dafür, dass niemand schwatzt. Und Sie erzählen mir doch noch mehr von Ihren Abenteuern.« Als ich unter den Türbogen trat, hörte ich Motorengeräusch. Am dämmernden westlichen Himmel erschien die Silhouette meines Freundes, des Eindeckers. Er gab mir ein Zimmer hinten im Hause und stellte mir sein Studierzimmer zur Verfügung, das vollgestopft war mit billigen Ausgaben seiner Lieblingsschriftsteller. Die Großmutter bekam ich nicht zu sehen. Darum nahm ich an, dass sie bettlägerig war. Eine alte Frau, die Margaret hieß, brachte mir die Mahlzeiten, und der Inhaber war zu jeder Tageszeit um mich herum. Ich wollte etwas Zeit für mich selbst haben, darum erfand ich einen Auftrag für ihn. Er hatte ein Motorrad und am nächsten Morgen schickte ich ihn nach der Tageszeitung aus, die gewöhnlich mit der Post erst spät am Nachmittag kam. Ich bat ihn, die Augen offen zu halten und es sich gut zu merken, falls er irgendeinen Fremden sah und besonders scharf nach Autos und Flugzeugen auszuschauen. Dann machte ich mich ernstlich an Scudders Notizbuch. Mittags kam er mit dem Scotsman zurück. Es stand nichts darin als einige weitere Aussagen von Paddock und dem Milchmann und die Wiederholung der Feststellung von gestern, dass der Mörder London in nördlicher Richtung verlassen habe. Aber ein langer Artikel war aus der Times nachgedruckt, über Karolides und die Entwicklung auf dem Balkan. Von einem Besuch in London war allerdings nicht die Rede. Es gelang mir, meinen Wirt für den Nachmittag loszuwerden, denn auf meiner Suche nach dem Code hatte ich jetzt eine heiße Spur. Wie ich schon sagte, war es ein Zahlencode, und mit Hilfe eines umständlichen Systems von Experimenten hatte ich ziemlich genau herausgebracht, wo die Nullen und die Satzzeichen waren. Die Schwierigkeit war das Schlüsselwort, und wenn ich an die Millionen und mehr Wörter dachte, die Scudder angewandt haben konnte, war ich einigermaßen hoffnungslos. Aber gegen 3 Uhr ging mir plötzlich ein Licht auf. Der Name Julia Tschechenje blitzte in meinem Gedächtnis auf. Scudder hatte gesagt, er sei der Schlüssel zu der Karolides-Affäre. Und ich kam auf die Idee, ihn an diesem Code auszuprobieren. Es klappte. Die 5 Buchstaben Julia gaben mir die Stellung der Vokale an. A war J, der 10. Buchstabe des Alphabets und darum im Code durch römisch 10 vertreten. E war U, also römisch 21 und so weiter. Tschechenje gab mir die Zahlen für die wichtigsten Konsonanten. Dieses Schema kritzelte ich auf einen Zettel und machte mich daran, Scudders Notizen zu lesen. Nach einer halben Stunde las ich mit erblasstem Gesicht und meine Finger trommelten auf den Tisch. Ich blickte aus dem Fenster und sah einen großen Tourenwagen das Tal heraufkommen zu meiner Herberge. Er hielt vor der Tür und ich hörte Leute aussteigen. Es schienen 2 zu sein, Männer in Regenhäuten und Tweedmützen. 10 Minuten später schlüpfte der Wirt ins Zimmer mit vor Aufregung blitzenden Augen. »Unten sind 2, die suchen Sie«, flüsterte er. »Sie sitzen im Speiseraum und trinken Whisky-Soda. Sie fragten nach Ihnen und sagten, Sie hätten gehofft, Sie hier anzutreffen. Oh, und wie gut Sie beschrieben haben, sogar die Stiefel und das Hemd. Ich habe Ihnen gesagt, Sie seien gestern Abend hier gewesen und heute Morgen auf einem Motorrad weggefahren. Daraufhin fluchte der eine wie ein Matrose.«